1. Freudich, du unfruchtbare Frau, die kein kinder geboren hat, Brittchen jubel aus und jorchsee, die kein geburtswehen erlebt hat. Den die kinder der verlassen in wer den zahlreicher sein als die der verheirateten, spricht der Herr. 2. Erweitere den Raum deines Zeltes und span die Zelt decken deiner Wohnung wie aus, sogar nicht, die zu tun. Verlangere den Zeltstricken schlage den Flockfest ein. 3. Den du wirst dich nach allen Seiten ausbreiten, den nach kommen werden das Land andere Volker in Besitz nehmen und Verlassen Stadt wieder bewohnen. 4. Gesi I am besorgt, den du wirst nicht beschamt werden und fühle dich nicht gedemütigt, den du wirst keinen Grund zum Erraten haben. Die Schande deiner Jugendzeit wirst du verges sein, und die Unerdrückung deiner Witwenschaft wird dir nicht mehr in den Sinn kommen. 5. Den dein Ehemann ist dein Skopfer, dessen Name der Herr der Hirscheren ist, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der Gott der Ganzen der genannt Word. 6. Denn der Herr hat dich gerufen wie ein Verlassen und tief betrübt Frau, j. wie ein Jugend brot, die man nicht verstehen kann, spricht dein Gott. 7. Nur für einen kurzen Moment habe ich dich verlassen, doch mit großer Barmherzigkeit wird ich dich wieder zu mir nehmen. 8. In einem Anflug von Zorn habe ich mein Angesicht für einen Augenblick vor dir verborgen, aber mit Uiger Gut wird ich mich deiner Erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. 9. Denn dies ist für mich wie die Zeit Noahs, so wie ich geschoren habe, dass die Wasser Noahs die Erde nicht wieder überfluten werden, so habe ich geschoren, dir nicht mehr zu zernen und dich nicht mehr zu schelten. 10. Selbst wenn die Berge weichen und die Hügel wanken sollten, wird mein Gut dich nicht verlassen und mein Friedensbund nicht erschüttert werden, spricht der Herr, dein Erbarmer. 11. Du Elend, vonstem gebüttelte und trostlos. Wallach, ich werde den Grundmauern mit Rubenen legen und dich mit Saffron grunden. 12. Den Zinnen word ich aus Jaspis errichten, den Tor aus Karfunkelsteinen und den gesamte Umfassungsmauer aus kostbaren Edelsteinen. 13. All den kinder werden vom Herrn gelert werden und großer Fried word ihnen zuteil werden. 14. Dirch gerechte Keet wirst du fest gegrundet sein, holte dich fern von Unterdrückung, den du brauchst dich nicht zu fürchten, und auch von Schrecken, den Word sich dir nicht nahen. 15. Sollte sich jemen gegen dich erheben, so geschieht dies nicht aus meinem Willen, wer auch immer gegen dich kämpft, Word fallen. 16. Wallach, ich habe den Schmied erschaffen, der das Kohlenfeuer anheist und ein Waff nach seinem Handwerk herstellt, ich habe aber auch den Zerstörer geschaffen, Unheil anzurichten. 17. Kein Waff, die gegen dich geschmiedet wird erfolgreich sein, und jed Zunge, die sich in einem Rechtstreit gegen dich erhebt, wirst du widerlegen können. Dies ist das Erbe der Diener des Herrn, und ihr gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, ist der Ausspruch des Herrn.